Und rasch wurde bei dieser deutschlandpolitischen Debatte deutlich, dass der Wahlkampf schon kräftig Regie führt. Hören Sie Peter Heinemann aus Bonn. Ein heftiger politischer Schlagabtausch, persönliche Angriffe und deutsches Wahlkampfgetöse mit gegenseitigen Schuldzuweisungen begleiteten diese deutschlandpolitische Debatte, die es hingegen verdient gehabt hätte, in einen völkerverbindenden zeitgeschichtlichen Zusammenhang gestellt zu werden, bis hin zu der mehrheitlich angenommenen Entschließung, das polnische Volk soll wissen, dass sein Recht, in sicheren Grenzen zu leben, von uns Deutschen weder jetzt noch in Zukunft durch Gebietsansprüche in Frage gestellt wird. Damit wurde heute auch nach außen hin sichtbar der Krach zwischen den Koalitionären Kohl und Genscher beigelegt. Beide versuchten heute, daraus kein Kapital zu schlagen, doch Zwischentöne in der Rede Genschers ließen aufhorchen und scheinen zu signalisieren, es keimt neuerlicher Zank, der Brückfrieden in der Koalition könnte trügerisch sein. Dabei ging es um den vom Kanzler und vom Außenminister gleichermaßen angesprochenen Weg der Vereinigung, ob nun nach Artikel 23, also Länderbeitritt, oder nach Artikel 146, neue gemeinsame Verfassung, und in Sonderheit um die diesen Weg begleitenden zeitlich festgelegten Rahmenbedingungen. Bundesaußenminister Genscher ließ diese heute nicht nur anklingen, sondern markierte mit seiner Feststellung, die Einigung könne sich erst nach Klärung der äußeren, also sicherheits- und EG-politischen Fragen vollziehen, den von ihm anvisierten weiteren Weg. Zuvor hatte der sozialdemokratische Oppositionsführer Vogel den Kanzler angesichts des verheerenden internationalen Echos gerade im Westen beschuldigt, Kohl sei zu einem Faktor des politischen Risikos geworden, und den Bundeskanzler an seinen Amtseid erinnert, Schaden vom deutschen Volke abzuwenden. Aber, so Vogel, selten hat ein Bundeskanzler dieser Pflicht so zuwidergehandelt wie Bundeskanzler Kohl in den letzten Tagen und Wochen in der Frage der polnischen Westgrenze. Sie, Herr Bundeskanzler, haben Vertrauen zerstört. Sie sind Ihrem Außenminister und dessen anerkennenswerten Bemühungen um ein günstiges Klima für den Prozess der deutschen Einigung in den Rücken gefallen, und Sie haben dadurch den Einigungsprozess in spürbarer Weise belastet. Bundeskanzler Kohl, offenbar wenig beeindruckt von dem Vorwurf Vogels, verglichen mit den Alleingängen des Kanzlers, sei der berühmte Elefant im Porzellanladen geradezu ein Balletttänzer, attackierte seinerseits die SPD scharf mit den Worten, niemand anders als die SPD habe dem Honecker-System eine solche Besitzstandgarantie gegeben wie die Sozialdemokraten. Das hielten die Angesprochenen für eine schlichte Lüge, und die Sozialdemokraten hielten der Union vor, sie habe sich in der DDR mit der Ost-CDU verbündet, die 40 Jahre lang zusammen mit der SED für Stasi, Stacheldraht und Mauer eingetreten sei. Der Kanzler kam dann auf die Anerkennung der polnischen Westgrenze und den Vereinigungsprozess zu sprechen. Und es liegt in unserem eigenen wohlverstandenen Interesse, den Weg zur Einheit nicht durch Grenzfragen zu belasten. Die von mir geführte Bundesregierung würde es begrüßen, wenn die beiden frei gewählten deutschen Parlamente nach den Wahlen in der DDR am 18. März eine gleichlautende Erklärung auf der Grundlage der Entschließung des Deutschen Bundestags von November 1989 abgeben würden. Bundesaußenminister Genscher, in der nun folgenden Passage gleich auszumachen, differenzierte und setzte zu Kohl, der bei der Vereinigung den Artikel 23 favorisiert, einen unterschiedlichen Akzent. Nicht wir, sondern die DDR entscheidet in eigener Souveränität, demokratisch legitimiert, ob sie von diesem Angebot des Grundgesetzes Gebrauch macht oder nicht. Aus Rostock kam heute eine Nachricht, die der DDR-Partei Demokratischer Aufbruch gehörig in die Knochen gefahren sein muss. Wolfgang Schnur, Vorsitzender des Demokratischen Aufbruchs, soll jahrelang auf der Lohnliste des DDR-Staatssicherheitsdienstes gestanden haben. Dies zumindest behaupten Kommissionsmitglieder, die sich mit der Auflösung der Rostocker Stasi-Dienststelle befassen. Wie der Demokratische Aufbruch auf diese schwerwiegenden Vorwürfe gegen seinen Vorsitzenden Schnur reagiert hat, erfahren Sie jetzt von Ulrich Leithold aus Ostberlin. Für seine Parteifreunde ist es der Gipfel einer Verleumdungskampagne. Doch würden sich die vorliegenden Anschuldigungen erhärten, wäre das gleichbedeutend mit dem politischen Aus für den Vorsitzenden des Demokratischen Aufbruchs. Ist Wolfgang Schnur, der 45-jährige Anwalt aus Rostock, ein Agent der früheren Staatssicherheit gewesen? Diese Frage wird durch Unterlagen aufgeworfen, die von einer unabhängigen Untersuchungskommission in Schnurs Heimatstadt gesichtet wurden. Die Einsicht habe ergeben, dass Schnur jahrelang erfolgreich für die Stasi tätig gewesen sei. In einer eilig nach Ostberlin einberufenen Pressekonferenz erläuterte Rainer Eppelmann, Minister vom demokratischen Aufbruch, was die Kommission im Einzelnen über Schnur entdeckt hat. Es hat zwei Aktionen gegeben, eine am 4. und 5. Dezember, wenn ich das Datum noch richtig im Kopf habe, in der säckeweise beim Schließen der dortigen Stelle des Ministeriums für Staatssicherheit in Rostock zunächst verwahrt worden sind. Und in einer Aktion vom Montag dieser Woche, als noch mal ein paar Dokumente gefunden worden sind, die da offensichtlich später einsortiert werden sollten, sind unter anderem 4 Zettel in diesen Mitgliedern in die Hand gekommen, wo der tatsächliche, der bürgerliche Name von Wolfgang Schnur drauf stand. Und diese 4 Zettel waren eben militärische Auszeichnungen. Die letzte stamme nach den aufgefundenen Unterlagen vom 7. Oktober 1989, dem 40. Jahrestag der DDR, an dem in Ostberlin das Volk auf die Straße gegangen war, und sie sei von Erich Mielke unterschrieben, dem ehemaligen Stasi-Minister. Rainer Eppelmann informierte darüber, dass sich Schnur in einer Vorstandssitzung seiner Partei unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorwürfe gestern Abend gestellt habe. Schnur, der heute mit einem Herz-Kreislauf-Zusammenbruch ins Krankenhaus eingeliefert wurde, hat dazu eine Stellungnahme verfasst, die Eppelmann heute verlas. Ich erkläre hiermit verbindlich: Ich habe nie für die Staatssicherheit gearbeitet. Ich habe nie einen Orden des Ministeriums für Staatssicherheit empfangen. Diese Ehrenerklärung sei vom Vorstand der Partei akzeptiert worden, mit ganz überwiegender Mehrheit, wie Eppelmann erläuterte, ohne allerdings das exakte Mehrheitsverhältnis nennen zu wollen. Zur Glaubwürdigkeit der Rostocker Untersuchungskommission über die Aktivitäten der Staatssicherheit in der Ostseestadt sagte das Vorstandsmitglied des demokratischen Aufbruchs: Das sind, wenn wir richtig informiert sind, alles Menschen, die keiner Partei, weder einer alten noch einer neuen Partei angehören, was, so ist uns das glaubwürdig versichert worden, dazu beiträgt, dass diese Untersuchungskommission in Rostock allgemeine Achtung und Anerkennung genießt. Dennoch sind die Vorstandsmitglieder des demokratischen Aufbruchs, der mit CDU und DSU die von der West-CDU unterstützte Allianz für Deutschland bildet, überzeugt, dass die jetzt gegen Schnur aufgetauchten Dokumente Fälschungen sind. Die Vorwürfe der Kommission kämen einer Vorverurteilung gleich. Eppelmann räumte aber auch ein, für die Kommission sei nach dem Aktenfund klar, dass Wolfgang Schnur ein Mitarbeiter der Staatssicherheit ist. Das gibt diese Aktenlage, soweit Sie das überblicken können, ganz deutlich her. Dagegen steht das Wort unseres Vorsitzenden, dass er uns glaubhaft hat versichern können, dass an dem nichts dran ist. Und so kontrovers wird man die Vorwürfe und das Dementi bis zum Auftauchen neuer Fakten erst einmal nebeneinander stehen lassen müssen. Ein heftiger politischer Schlagabtausch, persönliche Angriffe und deutsches Wahlkampfgetöse mit gegenseitigen Schuldzuweisungen begleiteten diese deutschlandpolitische Debatte, die es hingegen verdient gehabt hätte, in einen völkerverbindenden zeitgeschichtlichen Zusammenhang gestellt zu werden, bis hin zu der mehrheitlich angenommenen Entschließung: Das polnische Volk soll wissen, dass sein Recht, in sicheren Grenzen zu leben, von uns Deutschen weder jetzt noch in Zukunft durch Gebietsansprüche in Frage gestellt wird. Damit wurde heute auch nach außen hin sichtbar der Krach zwischen den Koalitionären Kohl und Genscher beigelegt. Beide versuchten heute, daraus kein Kapital zu schlagen, doch Zwischentöne in der Rede Genschers ließen aufhorchen und scheinen zu signalisieren, es keimt neuerlicher Zank, der Brückfrieden in der Koalition könnte trügerisch sein. Dabei ging es um den vom Kanzler und vom Außenminister gleichermaßen angesprochenen Weg der Vereinigung, ob nun nach Artikel 23, also Länderbeitritt, oder nach Artikel 146 neue gemeinsame Verfassung, und in Sonderheit um die diesen Weg begleitenden zeitlich festgelegten Rahmenbedingungen. Bundesaußenminister Genscher ließ diese heute nicht nur anklingen, sondern markierte mit seiner Feststellung, die Einigung könne sich erst nach Klärung der äußeren, also sicherheits- und EG-politischen Fragen vollziehen, den von ihm anvisierten weiteren Weg. Zuvor hatte der sozialdemokratische Oppositionsführer Vogel den Kanzler angesichts des verheerenden internationalen Echos gerade im Westen beschuldigt, Kohl sei zu einem Faktor des politischen Risikos geworden, und den Bundeskanzler an seinen Amtseid erinnert, Schaden vom deutschen Volke abzuwenden. Aber, so Vogel: Selten hat ein Bundeskanzler dieser Pflicht so zuwidergehandelt wie Bundeskanzler Kohl in den letzten Tagen und Wochen. in der Frage der polnischen Westgrenze. Sie, Herr Bundeskanzler, haben Vertrauen zerstört. Sie sind Ihrem Außenminister und dessen anerkennenswerten Bemühungen um ein günstiges Klima für den Prozess der deutschen Einigung in den Rücken gefallen, und Sie haben dadurch den Einigungsprozess in spürbarer Weise belastet. Bundeskanzler Kohl, offenbar wenig beeindruckt von dem Vorwurf Vogels, verglichen mit den Alleingängen des Kanzlers, sei der berühmte Elefant im Porzellanladen geradezu ein Balletttänzer, attackierte seinerseits die SPD scharf mit den Worten, niemand anders als die SPD habe dem Honecker-System eine solche Besitzstandgarantie gegeben wie die Sozialdemokraten. Das hielten die Angesprochenen für eine schlichte Lüge, und die Sozialdemokraten hielten der Union vor, sie habe sich in der DDR mit der Ost-CDU verbündet, die 40 Jahre lang zusammen mit der SED für Stasi, Stacheldraht und Mauer eingetreten sei. Der Kanzler kam dann auf die Anerkennung der polnischen Westgrenze und den Vereinigungsprozess zu sprechen. Und es liegt in unserem eigenen wohlverstandenen Interesse, den Weg zur Einheit nicht durch Grenzfragen zu belasten. Die von mir geführte Bundesregierung würde es begrüßen, wenn die beiden frei gewählten deutschen Parlamente nach den Wahlen in der DDR am 18. März eine gleichlautende Erklärung auf der Grundlage der Entschließung des Deutschen Bundestags von November 1989 abgeben würden. Bundesaußenminister Genscher, in der nun folgenden Passage gleich auszumachen, differenzierte und setzte zu Kohl, der bei der Vereinigung den Artikel 23 favorisiert, einen unterschiedlichen Akzent. Nicht wir, sondern die DDR entscheidet in eigener Souveränität, demokratisch legitimiert, ob sie von diesem Angebot des Grundgesetzes Gebrauch macht oder nicht. Wir bleiben beim Thema. Voller Inbrunst wird in Deutschland West und Deutschland Ost darüber gestritten, ob sich der Prozess der staatlichen Vereinigung nach Artikel 23 des Grundgesetzes, also durch einen Beitritt der DDR oder ihrer wieder zu gründenden Länder, vollziehen solle, oder nach Artikel 146, der die Möglichkeit eröffnete, eine neue Verfassung zu erarbeiten und sie an die Stelle des Grundgesetzes treten zu lassen. Ost-Berlin. Die Bundesrepublik und die DDR begannen ihre Gespräche, um die Konferenz mit den vier Siegermächten des Zweiten Weltkrieges vorzubereiten. Jedenfalls behauptet die Rostocker Kommission, die das frühere Wirken der Stasi dort untersucht und die im einstigen Stasi-Gebäude entsprechende Dokumente entdeckt haben will. Sollten sie echt sein, wäre es wohl das Ende der politischen Karriere Schnurs und ein ziemlich schwerer Schlag für die Allianz für Deutschland in der letzten Phase des DDR-Wahlkampfes. Schnur selbst nannte gestern die Vorwürfe den Gipfelpunkt der Verleumdungskampagne gegen ihn in einem immer unfairer werdenden Wahlkampf. Der Parteivorstand des demokratischen Aufbruchs stellte sich mehrheitlich zumindest vor Schnur. Die Rostocker Untersuchungskommission lud heute Morgen zu einem Hintergrundgespräch in dieser Angelegenheit. Dabei war unser Rostocker Korrespondent Henning von Lewies, den ich nun in einem Studio des Senders Rostock begrüße. Herr von Lewies, gab es neue Informationen? Ja, Herr Labon, es sieht wohl nicht gut aus für Wolfgang Schnur. Der Untersuchungsausschuss hatte heute Morgen kein Pressegespräch angeraumt, wollte sich auch nicht vor dem Mikrofon äußern, sondern es wurde lediglich eine Presseerklärung verbreitet an die Nachrichtenagentur ADN, die wir dann auch gleichzeitig bekommen haben, also Sender Rostock und der Deutschlandfunk. Und die ist doch sehr, sehr aufschlussreich. Da möchte ich draus zitieren ganz kurz. Das ist eine Gegendarstellung des Untersuchungsausschusses zu Pressemitteilungen, die gestern verbreitet worden sind. Darin heißt es, der unabhängige Untersuchungsausschuss ist grundsätzlich dem Personen- und Datenschutz verpflichtet. Er hat keine Informationen zu Einzelpersonen an die Öffentlichkeit gegeben. Das geht auch aus Äußerungen von Herrn Eppelmann in der Pressekonferenz vom 8. März in Berlin hervor. Der unabhängige Untersuchungsausschuss hat niemanden beschuldigt, sondern lediglich den Parteivorstand des demokratischen Aufbruchs am 6.3. bzw. am 7.3.1990 intern darüber informiert, dass im Archiv des ehemaligen Rostocker Bezirksamtes für nationale Sicherheit Akten lagern und Dokumente aufgefordert wurden, die auf eine Tätigkeit von Herrn Schnur als inoffizieller Mitarbeiter des früheren Ministeriums für Staatssicherheit hinweisen. Auf diesen Sachverhalt wurde der Untersuchungsausschuss im Beisein von Mitarbeitern des Staatsarchivs und der mit dem Untersuchungsausschuss zusammenarbeitenden Zivil- und Militärstaatsanwaltschaft am 5.3.1990 aufmerksam. Und dann verwahrt sich der Untersuchungsausschuss dagegen, dass mit seiner Arbeit, die im Interesse von Gerechtigkeit und Demokratie geschehe, in Wahlkampfauseinandersetzungen hineingezogen zu werden. Es wird betont, dass er unabhängig von alten und neuen Parteien arbeite. Also man wehrt sich gegen die Angriffe, die auftauchen, dass er sich einspannen ließe in eine Kampagne gegen Wolfgang Schnur. Mittlerweile habe ich eine weitere Information. Die Vorwürfe gegen Wolfgang Schnur werden mittlerweile auch bestätigt von einer ehemaligen Schreibkraft der Staatssicherheit, die mit diesem Schriftverkehr zu tun hatte. Also der unabhängige Untersuchungsausschuss, dem 33 Mitglieder angehören, muss, glaube ich, Fairness bescheinigt werden. Man kann nicht sagen, dass dieser Ausschuss sich in eine Kampagne einspannen ließe. Darauf deutet eigentlich nichts hin. Ich hatte dann Gelegenheit, mit dem Vorsitzenden des demokratischen Aufbruchs hier in Rostock zu sprechen über den Fall Schnur, denn ich glaube, man muss mittlerweile vom Fall Schnur sprechen. Karl Eppler äußerte sich zu diesem Thema. Herr Eppler, Wolfgang Schnur, ein Mitarbeiter der Staatssicherheit. Können Sie sich das vorstellen? Vorstellbar ist in diesem Lande alles, aber bei Wolfgang Schnur kann ich es mir nicht vorstellen. Sie kennen ihn ja nun sehr gut persönlich aus seiner Zeit in Rostock. Ich kenne Herrn Schnur, solange es die Wende gibt, genau seit dem 8. Oktober, dies 1989. Ich kann mir eigentlich vom Verstand nicht vorstellen, dass ein Mann, dem der Demokratisierungsprozess fast bis zum physischen und psychischen Ruin geführt hat, dieses tun würde, wenn er eine Vergangenheit hätte, die ihn auf Jahre mit dem Staatssicherheitsdienst eng liiert hat. Das ist nicht vorstellbar, rational nicht fassbar. Nun gibt es ja auch andere deutsche Politiker, die eine Ehrenerklärung abgegeben haben. Wenn Sie mit dieser Ehrenerklärung Herrn Eppelmann meinen, dann ist er das natürlich, Herrn Eppelmann. Aber die Gerüchte sind eben so hartnäckig, die um Herrn Schnur ausgebreitet werden, seit Monaten. Ich habe sie alle versucht zu dementieren, ich habe sie untersuchen lassen, ich habe sie alle vom Tisch gefegt. Die Anschuldigungen, die ihn aber jetzt in diese Lage bringen, sind doch aber von solchen ehrenwerten Personen dokumentiert worden, wenn auch nicht visuell, aber dass eine Überprüfung dieser Gerüchte, dieser Anschuldigungen unumgänglich ist. Das war der Vorsitzende des Demokratischen Aufbruchs in Rostock im Gespräch mit unserem dortigen Korrespondenten Henning von Lewies. Mitgehört hat den Bericht und das Gespräch die Theaterregisseurin und Schriftstellerin Freya Klier, die nun in Berlin am Telefon ist. Guten Tag. Frau Klier, Sie hören uns? Ja. Frau Klier, Sie lernten Wolfgang Schnur im Januar 1988 kennen. Schnur war damals Ihr Rechtsanwalt, als Sie im Gefängnis saßen, nachdem Sie im Zusammenhang mit der berühmt-berüchtigten Luxemburg-Liebknecht-Demonstration verhaftet worden waren. Sie konnten dann aus der Haft in den Westen ausreisen. Hat Schnurs damaliges Verhalten als Rechtsanwalt Ihnen jetzt Anlass zu der Vermutung gegeben, dass er nebenbei ein Stasi-Mann gewesen sein könnte, wie nun behauptet wird? Also zunächst würde ich korrigieren, dass wir ihn nicht erst kennen seit Anfang Januar 88, sondern wir waren vorher mit ihm eng befreundet. Wolfgang Schnur hat unser gesamtes Vermögen verwaltet, das von der Staatssicherheit gepfändet werden sollte. Und es hat eine sehr enge Beziehung zwischen Stefan Krawczyk, mir und Ihnen bestanden. Insofern war also die Verteidigung, unsere Verteidigung, ein ungebrochenes Vertrauensverhältnis. Und es hat sich dann ergeben, dass Wolfgang Schnur gegen uns, also uns gegeneinander ausgespielt hat, dass er, als wir in Haft saßen, sehr eng mit den Staatsorganen der DDR zusammengearbeitet hat und uns unter Erpressungsmanövern und einem schweren Täuschungsmanöver aus diesem Land gedrängt hat. Ich möchte betonen, dass ich das nicht verstanden wissen will jetzt als eine Sache, die in den Wahlkampf gehört, sondern wir versuchen seit dieser Zeit, ihn und die Kirchenleitung dazu zu bewegen, offenzulegen, wie es zu unserer Ausbürgerung gekommen ist. Also es hat eine sehr große Solidaritätswelle damals gegeben. Diese Solidaritätswelle ist uns von Wolfgang Schnur bewusst unterschlagen worden und er hat also uns auch benutzt, um draußen in den Kirchen Ruhe herzustellen. Was da also der Hintergrund ist, wer das auslösende Moment gewesen ist, kann ich nicht sagen von hier aus. Aber es ist ein ganz schwerer Vertrauensbruch passiert. Der Sie damals vermutlich sehr verblüfft hat. Ja, wir waren ganz fertig, ja. Und der Rechtsanwalt war eine unangetastete Figur. Und es gelang uns nicht damals, mit der Kirchenleitung und mit Herrn Schnur ins Gespräch zu kommen. Er hat also das Gespräch verweigert und hat auch alles abgeleugnet. Und hat vor allen Dingen an dem Tag, an dem er schon wusste, dass wir abgeschoben werden sollten, unseren Freunden und Verwandten noch gesagt, dass wir auf jeden Fall 5 Jahre sitzen müssen. Also er hat ein sehr übles Spiel gespielt und ich möchte auch sagen, dass wir nicht die Einzigen sind in einer Kette dieser Art der Ausbürgerungen, sondern er hat was Ähnliches auch bei Roland Jahn gemacht. Und es wäre ganz wichtig jetzt, unabhängig davon, was sich herausstellt, ob er da Mitarbeiter war oder nicht, dass diese Prozesse ans Licht der Öffentlichkeit gelangen. Also viele Ungereimtheiten damals für Sie. Sollten die Dokumente stimmen, die in Rostock gefunden wurden, wie die Kommission dort behauptet, dann wäre das ja vielleicht ein Indiz für eine innere Logik in Schnurs damaligem Verhalten. Ja. Ich habe das ja in meinem Nachwort zu meinem Tagebuch geschrieben, diese Zweifel, die uns gekommen sind, ob er nicht doch mit Ihnen zusammengearbeitet hat. Wir haben einfach damals auch nicht ihn verdächtigen können und haben insofern auch Ruhe bewahrt, weil wir davon ausgegangen sind, dass er eine wichtige Rolle spielt als Anwalt in der DDR. Aber wir merken ganz deutlich, dass eben nicht nur er, und ich denke, dahinter steckt also auch nicht nur Schnur allein, sondern es war ja auch Rechtsanwalt Vogel oder Konsistorialpräsident Stolbe verstrickt in diese Geschichte. Im Wahlkampf hinein sind Behauptungen laut geworden. Der Vorsitzende der DDR-Partei Demokratischer Aufbruch, Wolfgang Schnur, habe für den ehemaligen Staatssicherheitsdienst gearbeitet. Schnur, der das in einer Ehrenerklärung abgestritten hat. Trotzdem wartet die sozialistische DDR-Zeitung Neue Welt mit neuen Vorwürfen auf. In Bonn hat die Bundesregierung heute versucht, den Vorsitzenden der von der Union unterstützten DDR-Partei zu entlasten. Der Staatssekretär im innerdeutschen Ministerium Hennig, CDU, erklärte, Schnur sei jahrelang ein vertraulicher Informant der Bundesregierung gewesen. Dazu einige Anmerkungen von unserem Korrespondenten Hans Linketscher. Es ist selbstverständlich, dass Vertreter der Union einen so schwer beschuldigten Mann wie Wolfgang Schnur nicht im Regen stehen lassen. Nur gleich von alten Stasi-Methoden des Ehrabschneidens zu sprechen, wie CDU-Generalsekretär Volker Rühe es heute tat, ist so lange voreilig, solange die Vorwürfe gegen Schnur nicht geklärt oder widerlegt sind. Dass solche Vorwürfe ausgerechnet in die Hochzeit des Wahlkampfes fallen, muss natürlich Verdacht erregen. Aber Fälschungen können als solche erkannt werden und deshalb müssen die gegen den Vorsitzenden des demokratischen Aufbruchs gerichteten Unterlagen auf den Tisch überprüft und aus der Überprüfung die notwendigen Konsequenzen gezogen werden. Doch genauso verwunderlich wie dieser Fall sind seine Begleitumstände in Bonn. Da wird, nachdem die Bundespressekonferenz vorbei ist, vom innerdeutschen Ministerium die inzwischen bekannt gewordene Pressemitteilung von Staatssekretär Ottfried Tennig verteilt, die Schnur als Helfer von politisch Verfolgten, als Widerstandskämpfer gegen das SED-Regime ausweisen soll. Wer in dieser Sache bei Ottfried Tennig nachhaken wollte, wurde enttäuscht. Unmittelbar nach Veröffentlichung der Presseerklärung verließ der Staatssekretär mit angeblich unbekanntem Ziel das Ministerium. Die Pressestelle war nicht in der Lage, weitere Auskünfte in dieser Sache zu erteilen. Die Telefonnummer von Hennigs Vorzimmer ist seit Mittag ständig besetzt. Fazit: Das innerdeutsche Ministerium ist dem Beweis für die Ehrenerklärung schuldig geblieben. Deshalb kann vorerst in dieser Sache jeder glauben, was er will. Dieses Vorgehen habe zudem demokratische Vorzüge. Die Bundesregierung in Bonn, der Bundesregierung in Bonn warf Lafontaine schwere Fehler in der Deutschlandpolitik und das Eröffnen von Nebenkriegsschauplätzen vor. So werde über Grenzen und Artikel des Grundgesetzes diskutiert, statt sich um Aus- und Übersiedler oder um Renten und Arbeitsplätze zu kümmern. Zur Regelung der Eigentumsverhältnisse in der DDR ist nach Ansicht des SPD-Politikers eine solide Rechtsgrundlage notwendig, die auch Wohneigentum erlaube. Den Mietern sollten sobald wie möglich Wohnungen zu günstigen Preisen angeboten werden, schlug Lafontaine vor. Die 12 Außenminister der Europäischen Gemeinschaft werden am 21. April in Dublin zusammentreffen. Wie die irische Ratspräsidentschaft am Abend bekannt gab, soll dabei der EG-Sondergipfel vom 28. April über die deutsche Einheit vorbereitet werden, der ebenfalls in Dublin stattfindet. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Der französische Staatspräsident Mitterrand hat sich dafür ausgesprochen, die Endgültigkeit der polnischen Westgrenze noch vor der Vereinigung der beiden deutschen Staaten durch eine internationale Abmachung zu garantieren. Der Staatschef unterstrich, Frankreich betrachte die Oder-Neiße Linie als unantastbar. Die gestrige Entschließung des Bundestages sei nicht ausreichend, da sie dies nicht deutlich sage, erklärte Mitterrand nach einem Gespräch mit Polens Staatspräsident Jaruzelski in Paris vor Journalisten. Mitterrand unterstützte die polnische Forderung, an den Teilen der geplanten Deutschlandkonferenz beider deutscher Staaten mit den Siegermächten teilzunehmen, die Grenzfragen betreffen. Staatspräsident Jaruzelski nannte die Frage der deutsch-polnischen Grenze eine Angelegenheit von Leben und Tod für seinen Staat. Vor einer deutschen Einheit müssten alle Zweideutigkeiten darüber ausgeräumt werden. Im französischen Fernsehen betonte Jaruzelski jedoch auch, dass die Deutschen ein Recht auf Selbstbestimmung hätten. Der Prozess gehe jedoch zu schnell und manchmal sogar gewaltsam, formulierte Polens Präsident. Die DDR-Partei Demokratischer Aufbruch will Ministerpräsident Modrow bei der Klärung der Vorwürfe gegen ihren Vorsitzenden Schnur wegen dessen angeblicher Spitzeltätigkeit für den Staatssicherheitsdienst einschalten. Das Vorstandsmitglied des Demokratischen Aufbruchs, Eppelmann, sagte am Abend vor Journalisten in Rostock, er wolle Modrow Anfang nächster Woche bitten, die Öffnung bislang verschlossener Stasi-Akten über Schnur zu ermöglichen. Stasi-Unterlagen sind nach einem Beschluss des DDR-Ministerrates nur von Justizbehörden einsehbar. Eppelmann sprach Schnur erneut ausdrücklich sein persönliches Vertrauen aus. Der Parteivorsitzende, der sich wegen eines Schwächeanfalls in einer Ostberliner Klinik befindet, hatte den Vorwurf, er sei Spitzel der Stasi gewesen, entschieden zurückgewiesen. Den Rücktritt Schnurs als Spitzenkandidat des Demokratischen Aufbruchs verlangte das Rostocker Vorstandsmitglied Eppler. Da es nicht möglich sei, bis zur Wahl am 18. März die Vorwürfe zu überprüfen, habe er Schnur persönlich gebeten, seine Kandidatur aufzugeben. Nach Angaben des parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen Hennig hat Schnur die Bundesregierung während der Amtszeit von SED-Generalsekretär Honecker jahrelang vertraulich über politische Strafverfahren gegen DDR-Bewohner informiert. Damit habe der Anwalt eine lebenslängliche Haftstrafe riskiert, betonte Hennig. Unter dem Druck von Massendemonstrationen hat das Politbüro der Kommunistischen Partei der Mongolei für Montag seinen Rücktritt angekündigt. Parteichef Bad Munch erklärte am Abend im Fernsehen, die Demission der KP-Führung stehe auf der Tagesordnung des am Montag beginnenden Plenums des Zentralkomitees. Außerdem werde ein außerordentlicher Parteitag einberufen. Vorausgegangen war in der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar eine Massenkundgebung, auf der ein Generalstreik angedroht worden war. Rund 30 Demonstranten, die am Mittwoch in einen Hungerstreik traten, beendeten nach Bad Munchs Fernsehansprache ihre Aktion. Doch vorab heute ein Bericht aus Paris. Der französische Staatspräsident François Mitterrand hat sich an die Seite Polens gestellt und die Bundesrepublik aufgefordert, ihre bisherigen Erklärungen zum Bestand der Westgrenze Polens zu verstärken. Mitterrand hat in Paris Polens Staatspräsident Jaruzelski und Ministerpräsident Mazowiecki empfangen. Hören Sie unseren Korrespondenten Wolfgang Kozian. Ein mangelhaft für die bisherige bundesdeutsche Behandlung des Themas Oder-Neiße, ein nur bedingtes Jahr für polnische Ambitionen im Kreis der Siegermächte und die peinlichste Beachtung, nur jeden Anschein, eine Brüskierung der Deutschen zu vermeiden, bleiben unter dem Strich dieses polnischen Staatsbesuches in Paris. François Mitterrand unterstützte die polnische Position, dass die Erklärung des Bundestages zur polnischen Westgrenze nicht ausreiche. Der französische Staatspräsident trat für einen juristisch verbindlichen Akt in internationalem Rahmen ein, also für einen Vertrag völkerrechtlicher Qualität noch vor der deutschen Vereinigung. Der polnische Ministerpräsident Tadeusz Mazowiecki präzisierte, der Bundestag, auch die Volkskammer, könnten einen solchen Vertrag abschließen, die vier Siegermächte ihn garantieren, die Legislative eines vereinigten Deutschlands ihn ratifizieren. Frankreich ist auch bereit, Polen zu allen das Land betreffenden Beratungen der sechs, also der vier Siegermächte mit den beiden Deutschlands, hinzuzuziehen. Assoziieren war die Formulierung. Es liegt allerdings nicht in der Entscheidungsgewalt Frankreichs, diese Assoziation präzise zu definieren, da dies eine Frage aller vier Alliierten ist. Einleitend ließ es sich François Mitterrand angelegen sein, die privilegierten deutsch-französischen Beziehungen zu würdigen. Frankreich und die Bundesrepublik seien Freunde, Alliierte, Verbündete, Partner. Frankreichs Haltung zum Thema Oder-Neiße widerspreche keinen deutschen Interessen, sei nur präziser, indem sie die Unantastbarkeit dieser Grenze herausstelle. Auch der polnische Präsident Wojciech Jaruzelski und Ministerpräsident Tadeusz Mazowiecki sprachen von dem Ziel der deutsch-polnischen Versöhnung in einem Europa der Zukunft. Es sei zu aller Nutzen, wenn dabei ein Weg beschritten wird, der niemand um seine Sicherheit fürchten lässt. da François Mitterrand eingeschränkt hatte, Polen sollte bei der 4+2-Konferenz hinzugezogen werden, soweit es um die Grenze gehe, sah sich Ex-General Jaruzelski veranlasst, auf das Verdienst polnischer Soldaten an der Niederringung Hitlers aufmerksam zu machen, sozusagen die moralische Position einer Siegermacht zu reklamieren, mit der bemerkenswerten Formulierung: Wir haben auch die Deutschen befreit, denn die Deutschen sind ebenfalls Opfer Hitlers. Eine Verbindung Grenzbestätigung deutsche Minderheitenrechte hält Jaruzelski allerdings für unangebracht, da in Polen keine Minderheit diskriminiert werde. Von niemandem bemerkt wurde, dass die ursprüngliche deutsche Formulierung bestehende Grenze präziser ausfällt als der Begriff Oder-Neiße, dabei Stettin von eben dieser Linie abgegangen wird. Mitterrand unterstrich noch einmal das Selbstbestimmungsrecht der Deutschen. Auch die polnischen Besucher bezeichneten die deutsche Vereinigung als eine gute Sache, wenn sie der Sicherheit dienen könne. Dies ist nach Jaruzelskis Worten auch vorrangig vor der Frage der Bündnisgestaltung. Frankreich und Polen vereinbarten regelmäßige Außenministertreffen und wirtschaftliche Kooperation. Heute bestaunte die internationale Presse die polnische Kohabitation zwischen dem kommunistischen Präsidenten und dem katholischen Regierungschef, die sich geschickt die Bälle zuwarfen. Auf französischer Seite antwortete Mitterrand, Premier Michel Rocard saß daneben und wurde von niemandem gefragt. Nicht zuletzt auch mit Rücksicht auf kritische Stimmen in Frankreich, aber nicht nur dort, hat die Bundesregierung heute festgestellt, dass es keine überstürzte Vereinigung der beiden deutschen Staaten geben wird, dass innere und äußere Aspekte der Einheit synchron gelöst werden und der Bündnisstatus eines künftigen Deutschland geklärt sein muss, bevor es etwa zu einem Beitritt nach Artikel 23 des Grundgesetzes kommen könne. Kursjustierung in Bonn. Ein Bericht von Kurt Birr. Während einerseits die Unionsfraktion heute Morgen in Bonn eine Kampagne startete für den schnellstmöglichen Beitritt der DDR zur Bundesrepublik gemäß Artikel 23 des Grundgesetzes, dämpfte nur wenig später schon die Regierung allzu hohe Erwartungen in genau dieser Frage. Regierungssprecher Vogel. Der Kanzler und der Außenminister haben klar und unmissverständlich deutlich gemacht, dass eine mögliche Entscheidung über den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland nach Artikel 23 des Grundgesetzes bei der DDR liegt. Wir haben aber zugleich Klarheit darüber geschaffen, dass auch in einem solchen Falle die internationale Einbettung einer Vereinigung beider deutscher Staaten voll gesichert bleibt. Dann würden nämlich dem Beitritt sorgfältige und ausführliche Beratungen zwischen beiden deutschen Regierungen und unseren Partnern und Nachbarn vorausgehen. Der in Ottawa verabredete Prozess wird dabei mit den Vereinigungsschritten eng verknüpft bleiben. Dass man die Zustimmung der Partner zur deutschen Einheit brauche, hob der Sprecher des Außenministeriums Schumacher besonders hervor. Die Herstellung der inneren und äußeren Bedingungen der Einheit werde so synchron verlaufen, dass es keine zeitliche Differenz zwischen beiden Prozessen geben werde. In der internationalen Diskussion über die deutsche Vereinigung waren in letzter Zeit verstärkt warnende Stimmen vor überhasteten Schritten zu hören. Mit ihren heutigen Feststellungen will die Bundesregierung offensichtlich beruhigend darauf einwirken. In Ost-Berlin waren unterdessen Delegationen der beiden deutschen Regierungen zu einer ersten Gesprächsrunde auf dem Wege der Vorbereitung der Konferenz mit den vier Siegermächten des Zweiten Weltkrieges zusammengekommen. Die Frage, hat der Fall Schnur auf der Kundgebung mit Helmut Kohl eine Rolle gespielt? Ja, Herr Fleischer, das Thema Schnur war natürlich den ganzen Tag über hier in Rostock Thema Nummer 1, aber auf der Kundgebung spielt es eigentlich so gut wie keine Rolle. Rainer Eppelmann wies die Vorwürfe gegen Schnur erneut entschieden zurück. Und Helmut Kohl ging dann in seiner Rede mit keinem Wort auf den Fall Schnur ein. Weit über 100.000 Mecklenburger und auch viele Pommern waren gekommen, um den Kanzler zu sehen, zu hören und manche auch, um ihn zu stören, was allerdings nicht so recht gelang, trotz ziemlich intensiver Bemühungen. Kohl beschwor in Rostock die gemeinsame deutsche Zukunft. Ich bin gekommen, um Ihnen die Hand anzubieten für eine gemeinsame Zukunft. Es liegt jetzt an Ihnen, dass aus der DDR in wenigen Jahren ein blühendes Land wird. Denn dass sich die Verhältnisse hier schlechter entwickelt haben als drüben in der Bundesrepublik, das ist nicht Schuld der Menschen hier in Rostock oder anderswo. Es war ein miserables, ein korruptes System des realen Sozialismus, das die Früchte, die Menschen und die Früchte ihrer Arbeit gebracht hat. Der Bundeskanzler betonte, dass die Menschen in diesem Teil Deutschlands nicht mit leeren Händen dastünden. Sie bringen viel ein in dieses gemeinsame Deutschland. Viel an deutscher Identität, viel an Geschichte und Tradition. Schauen Sie sich nur hier um, in Rostock, in Mecklenburg und Vorpommern. Das war und ist deutsches Land und ist Teil unserer gemeinsamen Geschichte. Kohl appellierte eindringlich an die Menschen, hier in ihrer Heimat zu bleiben, und er kündigte rasche Schritte zur Einheit nach dem 18. März an. Den stärksten Beifall erhielt Kohl, als er erklärte: Es geht darum, dass wir gemeinsam die bessere Zukunft erarbeiten. Es geht nicht um einen Anschluss der DDR. Lassen Sie sich diesen Unsinn nicht einreden. Die Sozialisten wollen nur mit dieser Propaganda in ein vereintes Deutschland sozialistische Experimente einbringen. Und ich sage Ihnen, mit uns nicht. Der Bundeskanzler in Rostock, glauben Sie, dass die Botschaft angekommen ist bei den Rostockern? Auf jeden Fall. Ja? Auf jeden Fall. Wir sind extra von Stralsund gekommen. Was hat Sie angesprochen? Ja, überhaupt alles. Wissen Sie schon, was Sie wählen am 18.? Ja, weiß ich. Selbstverständlich. Weiß ich sehr genau. Alles, was wir können, um für die Allianz CDU speziell zu wählen. Der Bundeskanzler in Rostock, ist das angekommen bei den Rostockern? Ich denke schon. Vor allem auch bei denjenigen, die bis jetzt noch schwanken waren. Es werden sich doch jetzt einige entschieden haben. Und diese Kundgebung hat mit Sicherheit dazu beigetragen, in einigen Köpfen Klarheit zu schaffen. Und die, die gepfiffen haben? Die gepfiffen haben, die wird es immer geben. Die wird es auch in einem geeinten Deutschland noch geben. Aber auch sie werden noch etwas lernen, denke ich. Ich bin extra aus Greifswald gekommen, um hier dabei zu sein. Er hat ja auch die Pommern erwähnt. Ja. Ich höre von beiden Seiten immer nur Versprechungen. Von der einen Seite will man mir Angst machen, von der anderen Seite will man mir versprechen, dass alles gut wird. Ja. Und ich würde auch auf einer solchen Wahlveranstaltung ein bisschen mehr konkrete Sachen hören. Ja. Ein Versprechen, dass wir die Renten sicher sind, dass wir keine Angst haben, auch das will ich schon glauben, aber wie es nun gemacht werden soll, das weiß ich immer noch nicht. Und deswegen glaube ich es auch noch nicht. Hier sind ja Sprechchöre zu hören, Rote raus. Wie stark sind denn die Roten noch? Ja, das sind Provokateure der Stasi, würden wir sagen. Ja. Ganze Schulleitungen sind hier angetreten, daneben stand die Stasi und die haben ihre Kinder mitgebracht. Ich bin noch nicht lange aus der Schule raus, aber ich habe die Leute erkannt. Also, und das ist für mich wirklich, es ist das Letzte. Ich meine, die Stasi gibt es ja offiziell nicht mehr. Offiziell nicht mehr, aber die laufen alle hier noch überall rum und glücklicherweise kennt man die Leute. Man sieht es ihnen von Weitem an. Also das ist noch längst nicht vorbei, also da glaube ich noch nicht dran. Da muss man was gegen unternehmen und was heute hier passiert ist, das ist mehr als peinlich ist das, glaube ich. Man muss sich ja schämen. Man muss sich ja schämen, das ist ja nicht der Herr Kohl, der kommt, wenn soll ja ein ganz verkehrtes Bild von Rostock. Ich bin nur auch ein Rostocker, aber was hier abgezogen wurde, teilweise ist eine Sauerei ohnegleichen. Man hat uns die Freiheit genommen. Endlich sind wir frei. Sie wissen, was Sie wählen am 18. Aber selbstverständlich, wir wählen die Freiheit. Soweit Stimmen und Stimmung an einem stürmischen Märzabend in Rostock und damit zurück nach Köln. Tja, und wir bedanken uns für diesen Live-Bericht. Wir bleiben bei Fragen der deutschen Einheit. Auf den Tisch kamen Sie heute auch mit einer gemeinsamen Erklärung der Spitzenrepräsentanten der Arbeitgeberverbände und des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Klaus Murmann und Ernst Breit plädieren für eine rasche Währungs- und Wirtschaftsunion. Zwei Tage, bevor der Kongress der Volksdeputierten in Moskau das Gesetz über die Schaffung des Präsidentenamtes beschließen und dann den ersten Präsidenten der Sowjetunion wählen wird, hält Litauen die politische Klasse der Sowjetunion in Atem. An diesem Wochenende soll der oberste Sowjet in Vilna zusammentreten, um was zu tun? Wird er, wie es heißt, die Unabhängigkeitserklärung von 1918 bekräftigen, aber Litauen noch in der Sowjetunion belassen? Oder wird er schon den Austritt aus der Sowjetunion vollziehen? Das Zweite erscheint im Moment noch nicht so recht vorstellbar, nicht deswegen, weil es an der Entschlossenheit fehlte, aber deswegen, weil der oberste Sowjet noch nicht komplett neu gewählt ist. Erst 116 der 141 Sitze sind durch die jüngsten Wahlen besetzt, die restlichen 25 werden in den nächsten Tagen nachgewählt. Am Mehrheitsverhältnis kann sich nur noch quantitativ, kaum noch qualitativ etwas verändern, denn die von der Volksfront Sajudis unterstützten Kandidaten haben schon jetzt 90 der Sitze inne, 19 mehr als zur absoluten Mehrheit nötig sind. Es sprechen gegenwärtig andere Faktoren gegen einen sofortigen Austritt Litauens aus der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. Vor allem praktische Erwägungen, ob sich der sowjetische Parteichef Michail Gorbatschow diese Tage noch einmal den Chef der von Moskau abgetrennten litauischen Kommunisten hingewiesen hat, Algirdas Brazauskas. Wirtschaftliche, finanzielle, territoriale und auch etliche Fragen hat er aufgeworfen. Wirtschaftlich hat Gorbatschow die völlige Abhängigkeit Litauens von sowjetischen Rohstofflieferungen und die Notwendigkeit betont, künftig alle Güter nur gegen harte Devisen zu liefern. Finanziell hatte Brazauskas mit einer Aufrechnung überrascht, wonach Moskau seit der Inbesitznahme Litauens 21 Milliarden Rubel in Litauen investiert habe. Territorial umfasst Litauen auch Gebiete, die weißrussisch sind. Oder es gehört etwa die Stadt Klaipeda mit dem ganzen Nebelgebiet dazu, die gewiss nicht litauisch waren. Klaipeda, früher Memel, ist für Moskau zugleich ein wichtiger Hafen und ganz am Rande, buchstäblich, liegt auch noch das einzige Königsberg, jetzt Kaliningrad, das zwar nicht zu Litauen, sondern zur russischen Republik gehört, aber nur entweder über die Ostsee oder auf dem Landwege über Litauen zu erreichen ist. Polen in Litauen, die 7% der Bevölkerung ausmachen und mehr als 10% Russen und Ukrainer drohen mit Weggang und Schadensersatzansprüchen. Umgekehrt haben die Litauer natürlich auch ihre Gegenrechnung aufzumachen. Was ist mit der Entschädigung für die Enteignungen, für die Hunderttausende Verschleppter, für die Arbeit, die Litauer anfangs wohl einem Kolonialvolk ähnlich für das große sowjetische Reich geleistet haben? Das wird im Ernstfall eine heiße und bei allen großen Beträgen auch kleinliche Auf- und Abrechnung. Diese Vorgeplänkel schaden einer sachlichen Atmosphäre und sie ziehen jenen Großmut in Zweifel, den Gorbatschow mit der Vorlage eines Gesetzentwurfs bewiesen hat, der den Austritt einzelner Republiken aus der UdSSR ermöglichen soll. Herr Jepsen Vöge kommentiert. Ein Lehrstück in Staatskunst hat Bundeskanzler Helmut Kohl in der Diskussion über verfassungsrechtliche Wege zur deutschen Einheit und über die Gültigkeit und Endgültigkeit der heutigen polnischen Westgrenze sicher nicht geboten. Nur mühsam und in letzter Minute ist es den Koalitionspartnern gelungen, den selbst angehäuften Konfliktstoff wieder zu entschärfen. Mit großer Kraftanstrengung haben sich CDU, CSU und FDP zu einer gemeinsamen Erklärung über die Unverletzlichkeit der Grenze zwischen einem vereinten Deutschland und Polen durchgerungen. Sie haben festgestellt, was von niemandem, der politisch ernst zu nehmen ist, bestritten wurde. Auch ein wiedervereinigtes Deutschland wird keine Gebietsansprüche an Polen stellen. Oder und Neiße bilden auch künftig die gemeinsame Grenze. Dass es einer solchen Klarstellung überhaupt bedurft hat, haben sich Kanzler und Koalition durch ihre Verstrickung in eine überflüssige Grenzdiskussion selber zuzuschreiben. Erst diese Diskussion hat bei den Polen Zweifel geweckt und Fragen aufgeworfen, die längst beantwortet schienen. Dabei musste jeder wissen, dass der ohnehin schwierige Weg zur deutschen Einheit durch Unklarheiten über die künftigen Grenzen nur noch hindernisreicher würde. Es wurden bei Nachbarn und Verbündeten Ängste geschürt, die jetzt erst wieder abgebaut werden müssen. Je näher der Tag der Volkskammerwahlen in der DDR rückt, der ersten freien Parlamentswahlen in der Geschichte der DDR, desto konkreter werden natürlicherweise die Überlegungen über die Wege zur deutschen Einheit. Das Grundgesetz, die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland, sieht zwei Alternativen vor. In seinem letzten Artikel, dem Artikel 146, heißt es, ich zitiere, dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Zitat Ende. Das heißt, dass nach einer Vereinigung der beiden deutschen Staaten eine ganz neue Verfassung ausgearbeitet werden kann. Der andere Weg zur Vereinigung führt über den Artikel 23 des Grundgesetzes. Er zählt die Länder auf, in denen das Grundgesetz zunächst gilt und stellt dann in seinem Schlusssatz fest, in anderen Teilen Deutschlands ist es nach deren Beitritt in Kraft zu setzen. Diesen Weg ist 1956 das Saarland gegangen. CDU und CSU haben sich ganz auf den Artikel 23 als Weg zur Einheit festgelegt. Sie plädieren dafür, dass die DDR auf diese Weise dem Grundgesetz beitritt. Die Freien Demokraten haben darauf aufmerksam gemacht, dass die Entscheidung zunächst bei der DDR liegt. Sie muss diesen Weg beschreiten wollen. Die Sozialdemokraten bevorzugen eine neue Verfassung, allerdings auf der Grundlage des Grundgesetzes. In Wahrheit sind die Bonner Parteien in dieser Frage also gar nicht so weit auseinander, wie es scheint. Dass sich das Grundgesetz bewährt hat, dass es die Entwicklung des freiesten Staates, den es je auf deutschem Boden gegeben hat, ermöglicht hat, wird von niemandem bestritten. Es wäre im Ergebnis kein großer Unterschied, ob eine neue Verfassung nach dem Vorbild des Grundgesetzes ausgearbeitet würde oder gleich die Gültigkeit des Grundgesetzes mit einigen Veränderungen auf die heutige DDR ausgedehnt würde. Die Bundesregierung selber hat gestern klargestellt, dass einem von ihr favorisierten Beitritt der DDR nach Artikel 23 sorgfältige und ausführliche Beratungen zwischen beiden deutschen Staaten und den Partnern und Nachbarn vorausgehen werden. Damit ist klargestellt, dass auch die DDR ihre Erfahrungen und ihre Interessen in eine gemeinsame Verfassung einbringen kann. Die Vorstellung, die mit dem Begriff Anschluss verbunden ist, geht an der Wirklichkeit vorbei. Ebenso wichtig ist es, dass die Bundesregierung klargestellt hat, dass die innerdeutschen und die internationalen Verhandlungen zur deutschen Einheit parallel verlaufen sollen. Die Einheit der Deutschen kann nur in Übereinstimmung mit den Nachbarn erreicht werden. Das Tempo der deutschen Einheit wird allerdings nicht von den Regierungen der beiden deutschen Staaten und von ihren Nachbarn und Verbündeten bestimmt, sondern vor allem von den Menschen in der DDR. Die vordringlichste Aufgabe bleibt es, für sie schnell Lebensbedingungen zu schaffen, die Gedanken an Ausreise nicht mehr aufkommen lassen. Deshalb muss das Wohlstandsgefälle zwischen beiden deutschen Staaten möglichst schnell verringert werden. Alle verfassungsrechtlichen Fragen erscheinen da als zweitrangig. Die Wiedervereinigung kommt, aber es muss verhindert werden, dass sie auf dem Boden der Bundesrepublik stattfindet. Dieter Jepsen-Vöge kommentierte: Entschieden hat sie viel seit dem Oktober vergangenen Jahres an ihrer fehlenden...